Der Sport im nationalsozialistischen Deutschland, der Sport in der Hitlerjugend, ist heute keine Angelegenheit eines Einzelnen mehr, der seinen Körper für sich pflegt und stählt. Auch keine Angelegenheit eines Vereines, der durch eine körperliche Betätigung Rekorde erringen will, sondern eine Angelegenheit des ganzen Volkes, insbesondere aber, darauf sind wir besonders stolz, eine Angelegenheit der deutschen Jugend. Der Sport ist heute genauso eine politische Aufgabe für uns, wie vielleicht die Aufgabe, die wir an unseren Heimabend erfüllen.